Zu streiten. Soll Jesus mit sich uneins sein? Mit der Heilat gibt dir nur ein Zeichen. Mein Testament hat keine Zeichen nicht. So willst du nicht von denen Worten weichen. Ich glaube, was ein Sterbender, noch mehr, was Jesus spricht. Der Leib war ja noch nicht gebrochen und die Vergießung war noch nicht geschehen. Und doch hat Jesus so gesprochen, der deinen Einwurf längst Thank you. aufgelöstes Wort, wo niemand einen Ausgang findet, das, wenn man auf die Deutung denkt, Vernunft, Verstand und Grübeln bindet. Ihr kurzen Silben, die ich nicht verstehe, und dennoch euer lange Wirkung seh. Wie oft habt ihr in mich ich selbst versenkt? Ihr seid nicht schwer und leicht, mich auszusprechen. Wer aber ist geschickt, euch zu entsiegen und zu brechen? Doch Jesus kommt aus denen Ewigkeiten, um in ein ewig Heiligtum zu gehen und durch sein ewig Blut ein ewig Opfergut für alle Menschen zu bereiten. O angenehmer Löw aus Judas Stamm, Ewigkeiten schon, mein Glaub allein versteht den Ton. Für mich und aller Welt erwirbtes Lamm, du hast, was ewig heißt, geöffnet und verschlossen, da dein verdienstlich Blut in Zeit, in Ewigkeit geflossen. Hatten, gingen sie hinaus an den Hügel, und er nahm zu sich Petrum, Jakobum und Johannen und fing an zu zittern und zu zagen und sprach: Thank you.